Heute geht es darum und wahrscheinlich auch die nächsten Male, wer sind wir in Jesus, also unsere Identität, unsere geistliche Identität in Jesus. Und da, das hatte ich ja einfach so stark vom Geist, dass wir einfach wissen, wer wir sind, weil es hat einfach Auswirkungen. Und da möchte ich jetzt einfach heute und die nächsten Stunden ein bisschen drauf eingehen. Heute, ja, mal damit starten. Und zwar hatte ich so, wo ich mir so drüber nachgedacht habe, was erzähle ich denn euch heute, hatte ich so ein Bild, einmal von einer Maus und einmal von einem Bär. Und es ist was anderes, als wenn eine Maus auf dich zukommt. Ja, das ist jetzt nicht ganz so respekteinflößend, als wenn auf einmal ein Braunbär vor dir steht und der vielleicht auch noch aufsteht vor dir. Da hast du so ein bisschen mehr Respekt. Und letztendlich ist es ja bei uns auch ähnlich, da komme ich gleich nochmal drauf. Komisch wird es dann, wenn ein Bär sich wie eine Maus verhält und die Maus sich wie der Bär verhält. Noch komischer wird es, wenn der Bär denkt, er wäre ein Vogel und die Maus denkt, er wäre, keine Ahnung mehr, ja, ein Walfisch. Ja, das Problem ist, dass dann der Bär oder die Maus gegen ihre eigentliche Natur geht. Also wenn der Bär denkt, er könnte jetzt fliegen, klettert auf den Baum hoch, wenn es der Baum aushält und er sagt jetzt, ich flieg los, dann geht er letztendlich gegen seine Natur und er wird merken, dass er abstürzt. Der kann noch so oft denken, aha, der Vogel kannst du auch, der Adler kannst du auch. Es wird halt nicht klappen, weil es nicht seine Natur ist. Und genauso ist es letztendlich auch bei uns. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt ganz so einleuchtend war, aber ich fand es gut. Genauso ist es aber auch bei uns letztendlich. Wenn wir als normale Menschen leben, gehen wir gegen unsere Natur. Wir sind keine normalen Menschen mehr. Wenn wir auf der Straße gehen, als, ich formuliere es jetzt mal, als eine Maus, dann werden wir keinen Einfluss haben. Irgendwo in unserer Arbeit, wo wir auch letztendlich hingehen. Weil wir gar nicht das Bewusstsein haben, wer wir wirklich sind. Wenn wir aber das Bewusstsein haben und wenn ein Bär das Bewusstsein hat, dass er ein Bär ist, dann hat es einen kleinen Wow-Effekt, sage ich mal, wenn auf einmal ein Bär vor dir steht. Genauso hat es aber auch einen Wow-Effekt, wenn ein Sohn oder eine Tochter Gottes durch die Straßen geht. Das hat einen Wow-Effekt, weil letztendlich geht Gott durch die Straße, wenn du durch die Straße gehst. Aber wenn du das Bewusstsein nicht hast, wenn du das Bewusstsein hast, da geht eine Maus durch die Straße, dann ist der Effekt gleich null. Also bringt gar nichts. Und das ist schon mal der erste Punkt, wo wir uns klar werden müssen, hey, wir brauchen dieses Verständnis, dass wir ein Sohn, eine Tochter Gottes sind, dass Gott hinter uns steht, dass der ganze Himmel hinter uns steht und dass wir nicht 0815 sind, sondern wir sind Könige und Priester. Das heißt, wenn hier jemand durch die Straße geht, wenn du durch die Straße gehst, dann geht da ein König und ein Priester durch die Straße und nicht irgendjemand. Und doch laufen wir, ihr wahrscheinlich nicht, aber manche Christen laufen dann trotzdem noch gebeugt durch die Straße und alles. Ja. Das ist nicht der Ausdruck eines Königs. Das ist nicht der Ausdruck eines Sohn, einer Tochter Gottes. Dass da nichts um dich herum passiert, ist klar. Weil du lebst in einer ganz anderen Dimension in dem Moment. Du lebst als normaler Mensch. Eine andere Identität letztendlich, oder wie man es auch noch mitvergleichen kann, ist, wenn zum Beispiel, sage ich mal, der Präsident, ja, der geht in ein anderes Land. Der Präsident von Amerika geht in ein anderes Land. Dort passiert irgendwas. Ganz Amerika letztendlich, die ganze Armee mit allem drum und dran, steht hinter dem Präsidenten und wird gucken, dass sie diesen Präsidenten irgendwo beschützen, da rausholen oder was auch immer. Unsere Identität ist letztendlich Söhne und Töchter Gottes. Unser neuen Lebensbereich ist der Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Das heißt letztendlich auch, egal in welcher Situation gerade du bist, der Himmel steht hinter dir, der Himmel ist für dich, Gott ist für dich Aber du brauchst dieses Bewusstsein. Wenn du sagst, ich komme aus der Situation eh nicht raus, es hilft eh nichts, was ich hier tue und ich bin so arm dran, dann wirst du da damit nicht den Himmel bewegen. Du brauchst dieses Bewusstsein, dieses Wissen, dass du ein König bist, dass der Himmel hinter dir steht, dass du was Besonderes bist, dass du nicht 0815 bist, du bist nicht die Nummer 5800 oder 5 Milliarden irgendwas im Himmel, du hast keine Nummer im Himmel, sondern du bist von Gott geplant, du bist was Wunderbares, du bist hier, weil Gott dich braucht. Ja? Und wenn Gott dich anschaut, mit so wie du jetzt bist, dann sieht er nicht dich, sondern er sieht Jesus in dir und er sieht auch die Fähigkeiten, nicht die du als Mensch hast, sondern er sieht die Fähigkeiten des Himmels in dir. Also er sieht dich nicht begrenzt. Oft stehen wir vielleicht noch da und denken, wie können wir das schaffen, wie können wir das machen oder wie soll das irgendwie werden? Das können wir eigentlich einfach gleich mal aus unserem Kopf raustun, sondern wir können einfach mal uns fallen lassen in den Himmel hinein, in die Fähigkeiten Jesus hinein, in das, was Jesus letztendlich auch vollbracht hat, was er hier auf der Erde getan hat, diese ganzen Zeichen und Wunder, was er letztendlich getan hat, und sagen, hey, Jesus lebt in mir und ich werde größere Wunder tun. Und diese Begrenztheit, die ist nur ein Schein dieser Welt, aber sie ist nicht die Realität, sie ist nicht die Wahrheit, weil diese Begrenztheit hat nichts mit dem Himmel zu tun. Im Himmel gibt's keine Begrenztheit. Und genauso hast du keine Begrenztheit. Und wenn wir uns im Spiegel angucken, dann sehen wir vielleicht noch gewisse Begrenztheit. Ja, wir werden immer mehr verwandelt, indem wir das Wort Gottes reinschauen. Aber wir sehen vielleicht noch eine gewisse Begrenztheit. Aber wenn Gott dich anschaut, dann sieht er Jesus in dir. Dann sieht er die Möglichkeiten, die er hat, die er in dich reingegeben hat. Er kennt deine Zukunft, er kennt deinen Weg und er weiß genau, was du brauchst, zu welchem Zeitpunkt. Bloß weil du es vielleicht noch nicht siehst, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Es ist da, weil es Gott dir reingibt, genau zu dem Moment, wo du es brauchst. Also brauchen wir einfach nur den Glauben und das Vertrauen da rein. Und deswegen sollten wir uns auch sehen, wie Gott uns sieht. Wisst ihr, Demut hat damit zu tun, sich unter das Wort zu geben, sich unter das Wort zu bringen. Demut heißt nicht, oh Herr, und heute bin ich wieder demütig und ja, ich bleib arm, ich bleib so ja, und ich schlag mich nochmal selber, weil Jesus hat nicht ausgereicht, wie er geschlagen wurde. Das hat gar nichts mit Demut zu tun, ja, das ist total falsche Richtung, falscher Weg. Demut ist, sich unter das Wort Gottes zu geben. Demut ist, sich unterzuordnen, zu sagen, ja, Herr, das ist die Wahrheit. Ja, Herr, ich kann es nicht aus mir, aber du tust es durch mich. Das ist Demut. Das heißt aber nicht, zu hinstehen und zu sagen, das schaffe ich niemals, das kann ich nicht. Das ist nicht Demut, sondern Demut ist zu sagen, aus mir heraus kann ich es nicht, aber du durch mich kannst es. Und deswegen werden wir es gemeinsam schaffen, deswegen werden wir das hinkriegen, deswegen wird es auch funktionieren. Weil alle Dinge, die ich anpacke, wird mir gelingen. Alles, was ich anpacke, wird mir gelingen. Das steht im Wort Gottes. Das ist Demut, sich da drunter zu bringen. Das ist Demut, diese Wahrheit anzuerkennen, auch wenn du es vielleicht noch nicht siehst. Ja, aber es ist die Wahrheit und das ist wahre Demut. Das ist die wahre Demut. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau, wenn wir uns nicht unter dem Wort Gottes beugen, wenn wir nicht das tun, was das Wort Gottes sagt, dann gehst du gegen dich selber. Dann gehst du gegen deine Natur, aus dem du geboren bist. Du bist aus dem Wort Gottes, aus dem unvergänglichen Samen, dem Wort Gottes, bist du geboren. Und wenn du da dagegen gehst, gehst du jedes Mal gegen dich selber letztendlich, gegen die Natur in dich und natürlich auch gegen Gott. Und dann wundern wir uns, warum es nicht funktioniert. Es kann nicht funktionieren. Ja, letztendlich kannst du es gar in der Welt nachlesen. Ne? Wenn die linke Partei gegen die rechte Partei geht, was soll rauskommen? Auf jeden Fall nicht ein Weg nach vorne. Nichts Gutes. Wenn deine linke Hand gegen deine rechte Hand geht, was soll rauskommen? Im schlimmsten Fall hast du keine Hände mehr. Ja, aber ganz ehrlich, so ist es. Wir gehen gegen unsere Natur und wundern uns, warum wir uns schlecht fühlen, Wir wundern uns, warum wir gegen die Wand laufen. Wir wundern uns, warum manche Dinge nicht funktionieren, wie es eigentlich im Wort Gottes steht. Wir sprechen aber was ganz anderes. Ja? Und deswegen ist der Kern einfach, das Erste, was wir tun müssen, unsere Identität wirklich wissen. Wer wir sind. Was uns gehört. Der zweite Punkt ist, das auch zu glauben, dass wir das sind. Ich meine, ich nenne es einfach mal früher, ja, da waren noch die ganzen Könige hier auf dieser Welt. Du kannst als Königssohn geboren sein. Vielleicht würdest du als Königssohn, vielleicht wurde die Person als Königssohn geboren, vielleicht erkläre ich es besser so, und wurde als ganz kleines Kind irgendwo ganz woanders hingebracht. Sie weiß gar nicht, dass sie ein Königssohn ist. Sie wird niemals als König leben. Niemals. Wenn sie dann aber erfährt, dass sie eigentlich König ist, ja, dann kommt erstmal eine Offenbarung. Dann muss es vielleicht auch noch nicht sein, kann sein, aber muss es noch nicht sein. Ne? Sie wird am Anfang auch noch nicht ganz als König hier durch die Straßen laufen, weil sie ganz anders erzogen worden ist, weil sie ganz anders aufgewachsen ist. Aber diese Person, umso mehr sie sich mit diesem König und diesem Königtum identifiziert, sich damit beschäftigt, da reinwächst, das lebt, das spricht, umso mehr wird sie auch als König auftreten. Umso mehr wir uns mit diesem Königtum identifizieren, uns mit damit beschäftigen, mit dem Wort Gottes, wer wir eigentlich sind, darin leben und so weiter, umso mehr werden wir uns damit identifizieren, umso mehr werden wir es leben, umso mehr werden wir es sprechen und umso mehr wird es Auswirkungen in unser Umfeld haben. Und das ist so wichtig. In der Welt gibt es ganz, ganz viele Kurse, habe ich gesehen, über Selbstfindung, Selbstverwirklichung und keine Ahnung, das ist gerade auch, glaube ich, ganz gut im Trend, dieses Ganze, ja, wer bin ich denn eigentlich, was ist der Sinn des Lebens und ja, wir hatten es gerade eben, was ist Weisheit, ja, die menschliche Weisheit ist Torheit vor Gott, ich meine, was kann dir Besseres oder wen solltest du fragen eigentlich, ne, was deine Bestimmung ist, wer du bist? Eigentlich dein Schöpfer, weil der weiß es, wer du bist, der weiß es, warum du hier bist und der weiß, warum du geboren bist. Da brauchen wir keinen Baum, da brauchen wir nicht die Natur oder die Sterne und das Weltall befragen, ja, sondern wir sollten unseren Schöpfer fragen. Und wenn wir unseren Schöpfer fragen, sollten wir zuerst mal ins Wort reingucken, weil da steht's drin. Für was du geschaffen bist. Da steht's drin, wer du eigentlich bist. Da steht's drin, was dir eigentlich gehört. Das heißt, das Erste, wenn du wissen willst, was dir gehört und wer du bist, Wort Gottes. Und danach, beziehungsweise im Wort Gottes, geführt vom Heiligen Geist, wirst du immer mehr Offenbarung bekommen, was es für dich speziell bedeutet. Was es für dein Leben bedeutet. Weißt du, du kannst Bibelstellen nehmen, die bedeuten für dich, also nicht vom Grundsatz her, aber die bedeuten in deiner Lebenslage gerade was ganz anderes wie vielleicht für mich. Die sagen dir, die sprechen dich ganz anders an. Und das ist das Interessante auch am Wort Gottes. Also ich weiß nicht, ich kenne das von keinem anderen Buch, der wirklich, du kannst den Bibelvers auch 10 Jahre später lesen und es sagt dir in dem Moment was ganz anderes aus. Aber das ist diese Gemeinschaft, das ist diese, Gott spricht durch das Wort Gottes mit dir. Gott führt dich mit dem Wort Gottes in deinem Leben. Ja, es ist letztendlich, er führt dich nicht nur durch das Wort Gottes, aber auch durch das Wort Gottes. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, da drin immer mehr auch zu lesen und rauszufinden, wer du eigentlich bist. Genau. Deswegen heißt es auch in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, also im Wort Gottes anschauen, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Umso mehr wir das Wort lesen, umso mehr wir da drin Zeit verbringen, umso mehr erfährst du, wer du eigentlich bist, desto mehr offenbart dir der Heilige Geist, was er mit dir vorhat letztendlich auch, was Gott in dich reingelegt hat, umso mehr gehst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg, von Erfolg zu Erfolg, weil du wirst geleitet von Gott, du wirst geführt von Gott, du wirst geführt vom Heiligen Geist und er sagt dir genau, gehst du links ran, geh rechts, geh geradeaus. Das sagt dir letztendlich das Wort Gottes und du wirst immer mehr verwandelt, du wirst immer mehr wie Jesus, weil Jesus hat schon gesagt, ich tue genau das, was ich den Vater tun sehe und ey, wenn Jesus es gesagt hat, wie viel sollten wir eigentlich darauf schauen und letztendlich auch in diese Verbindung reinzugehen und auch zu sagen, was ist denn dran? Was sagt denn das Wort Gottes? Was muss ich denn tun? Ja, genau. Der schwierige Punkt daran ist so ein bisschen, gebe ich auch ganz offen zu, aber hatte ich auch schon gerade eben gesagt, der schwierige Punkt ist so ein bisschen, wir sind so wie in dem ersten Beispiel, wir sind nicht gleich als Himmelsbürger oder die meisten von uns, ich weiß nicht, also ich zumindest nicht, ich bin nicht gleich als Himmelsbürger aufgewachsen, sondern ich bin aufgewachsen in dieser Welt. Also es ist wie der Königssohn, die Königstochter, die weg war letztendlich, woanders aufgewachsen ist und irgendwann dann mal ins Königtum zurückkommt und sagt, wow, jetzt bin ich hier. Aber deine ganzen Erfahrungen, dein ganzes Wissen letztendlich erstmal beruht immer noch auf diesem Leben, wo du weg warst. Du musst dich erstmal, wie gesagt, damit beschäftigen, wie es eigentlich im Königreich abgeht, was da eigentlich los ist letztendlich, wie es eigentlich funktioniert. Und es funktioniert ganz anders wie die Welt. Es funktioniert ganz anders, wie du aufgewachsen bist. Du hast ganz andere Möglichkeiten. Du dir stehen ganz andere, eine ganz andere Fülle. Dir steht was ganz anderes, die ganz andere Fähigkeiten zur Verfügung wie vorher. Wenn du auf einmal König bist, dann werden dich die Leute ganz anders anschauen. Wenn du auf einmal König bist, ja, dann wird keiner mehr dich Punkt, Punkt, Punkt nennen. Weil er weiß, danach ist er ein Kopf kürzer. Ja, ist so, ist so. Wenn du König bist, dann wirst du sprechen. Und es wird durchgeführt, was du sprichst. Und daran müssen wir uns erstmal noch gewöhnen. Wir müssen uns erstmal noch gewöhnen, dass wir Autorität haben. Und wir haben nicht eine kleine Autorität, sondern wir haben die Autorität, im Namen Jesus zu sprechen. Und dieser Name Jesus ist über jeder Gewalt, über jeder Herrschaft, über allem. Und du hast die Kraft, die Macht, zu sprechen, reinzusprechen, in Situationen reinzusprechen. Wir müssen uns erstmal dran gewöhnen, dass wir das überhaupt können oder dürfen. Weil früher in deinem anderen Königreich konntest du sprechen, was du willst. Da hat keiner auf dich gehört in der geistlichen Welt. Ja, da hat ein Dämon dich noch ausgelacht und gesagt, was will der, was spricht der jetzt da? Aber heute, wenn du sprichst, hat es Auswirkungen in der geistlichen Welt. Wenn du irgendeinen Raum betrittst, da sind Dämonen drin, die müssen zittern, die haben Angst, wenn du weißt, wer du bist. Solange du nicht weißt, wer du bist, wird auch kein Dämon vor dir zittern. Da kannst du lang sagen, da kommt der Christian, da wird jeder Dämon sagen, der weiß doch nicht mal, wer er ist. Ja, der ist der Alte noch wie früher. Klar ist er jetzt aus Neuem geboren, aber das weiß der gar nicht. Von dem brauchen wir gar keine Angst haben. Da braucht keiner zittern. Wenn du aber weißt, und du trittst auf und du betrittst einen Raum in dieser Identität. Jesus lebt in mir. Ich bin ein König, ich bin ein Himmelsbürger. Gott ist mein Papa. Ich sag dir, da zittert sogar der Teufel vor dir. Ja? Und deswegen wichtig zu wissen, wer du bist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, auch wenn wir es vielleicht heute noch nicht sehen, auch wenn du es bei dir vielleicht noch nicht siehst. Und ich bin trotzdem fest davon überzeugt, wir können so wie Jesus hier auf dieser Welt wandeln. Wir können und dürfen die gleichen Wunder tun, die er getan hat. Und sogar noch größere. Überall, wo wir hinkommen, ich bin davon fest überzeugt, dass das irgendwann jetzt auch in der nächsten Zeit sichtbar wird. Dass egal, wer diesen Gottesdienst oder wo auch immer, wo Menschen wirklich mit dem Geist geführt sind und vom Geist geleitet sind und dieser Autorität leben, dass egal, welche Menschen kommen, egal mit welcher Krankheit, alle geheilt werden, ausnahmslos geheilt werden, weil einfach die Autorität da ist, weil die Kraft da ist. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass die Presse und alle davon immer mehr berichten werden, auch in naher Zukunft, weil einfach die Herrlichkeit Gottes zunehmen kann, weil die Söhne und Töchter immer mehr wissen, wer sie in Jesus sind und welche Kraft und welche Macht eigentlich da dahinter steht. Ja? Und das war letztendlich auch mein Impuls, diese Reihe jetzt zu starten, wer bin ich in Jesus? Was ist meine geistliche Identität? Weil ich einfach glaube, Gott hat so, so viel mehr mit uns, mit jedem Einzelnen auch von uns vor, plus wir, ich sage es jetzt ganz hart, begrenzen ihn teilweise, weil wir teilweise noch so ein bisschen gedanklich im Alten leben und nicht in diesen Möglichkeiten und diesen Fähigkeiten, was eigentlich das Wort Gottes sagt, was eigentlich ja die neue Schöpfung letztendlich auch ausmacht. Ja. Und da möchte ich uns gemeinsam, mich mit, einfach jetzt die nächsten Reihen ermutigen, da wirklich vorwärts zu gehen, wirklich uns bewusst zu werden, ja, und uns nicht mehr länger in dieser Begrenztheit zu begeben, sondern immer mehr unsere Zeltpflöcke auch weit zu spannen und in diesem neuen Leben noch mehr, also wir sind ja schon gut da dabei, aber einfach noch mehr aufzugehen und dieses Leben zu 100% einfach leben hier auf dieser Welt. Weil wenn wir es zu 100% leben und Jesus hat es zu 100% gelebt, dann sehen wir auch 100% die Früchte. Wir sehen jetzt schon die Früchte, die immer mehr zunehmen. Das heißt, es geht nach oben immer mehr, ja. Wir werden immer mehr verwandelt, ja. Aber da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben einfach, glaube ich, ja. Und da hat Gott einfach was vor. Und da möchte ich wirklich, da möchte ich rein. Genau. Und ihr anscheinend auch. Gut, bevor wir reingehen, muss ich erstmal ein paar Schritte nochmal zurück. Ich möchte einfach mit dem Grundwissen nochmal kurz starten, damit wir alle abholen. Auch die vielleicht neu dazugekommen sind in der Schule. Ich möchte einfach kurz ein kleines Fundament nochmal legen. Und dazu Galater 2, 19 bis 21. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Ganz im Gegensatz zu den Christen, die sich noch an die Forderungen des Gesetzes halten wollen. Könnten wir nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht für uns sterben brauchen. Ganz kurz zusammengefasst, ihr wisst es schon alle, wir hatten es auch so in den letzten Stunden immer mal wieder. Erstens heißt es hier, wir leben nicht mehr im Gesetz, sondern wir leben in der Gnade. Das heißt nicht, ich muss, sondern letztendlich, ich habe es bekommen aus Gnade, aus Liebe, nicht weil ich es verdient habe, sondern weil Gott einfach der Meinung war, ich gebe es und zwar aus Liebe. Ja? Also das ist ein richtig krasses Geschenk. Dann das Zweite, was ganz wichtig ist, dein altes Leben. Weg, gestorben, mit Jesus am Kreuz hingenagelt, gestorben, weg. Und jetzt bist du eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Und ja, es heißt hier so schön, Jesus Christus lebt in uns. Nicht mehr ich lebe, sondern er lebt. Und es ist letztendlich auch eine Entscheidung, die wir alle treffen müssen, dürfen, sollten, wie du es auch immer ausdrücken möchtest. Müssen tust du gar nichts, das ist klar. Aber wenn du wirklich diesen Weg gehen möchtest, dann ist einfach die Entscheidung, Jesus, übernimm du jeden Bereich meines Lebens. Das ist einfach, mach Jesus zu deinem Herrn, über alle Bereiche deines Lebens. Dann wird es funktionieren. Du musst es nicht tun, aber wenn du willst, dass es funktioniert, dein Leben, dass du den Siegeslauf lebst, letztendlich und auch zum Ziel ankommst, dann könnte ich dir oder würde ich dir raten, gib einfach alles Jesus ab, weil allein schaffst du es nicht. Du kriegst es einfach nicht hin. Aber Jesus durch dich kriegt es hin. Darauf kannst du dich verlassen. Und das ist diese Gnade. Und da dürfen wir uns reinfallen lassen. Genau, also das ist schon ganz, ganz, ganz wichtig. Die zweite Bibelstelle, die elementar ist, ist in 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Also auch das ist ganz wichtig. Du bist ein neuer Mensch, aus Gott geboren. Und du bist jetzt einfach, weil du es geschenkt bekommen hast, ein König, eine Königin, du bist ein Priester, du bist ein Sohn Gottes. Das ist einfach so. Ja? Da brauchst du dich nicht wehren, da hast du auch nichts dafür gezahlt oder irgendwas anderes getan, sondern du hast Jesus angenommen und du hast einfach geschenkt bekommen. Das ist einfach so und das ist Fakt. Und wenn dir irgendjemand was anderes erzählen will, dann ist es eine Lüge. Das heißt, wenn der Teufel morgen kommt und sagt, du hast ja was falsch gemacht, du bist gar kein Sohn mehr, du bist gar kein König, das machen Könige nicht, sagst du, ja, egal, Gott sagt trotzdem, ich bin König, Gott sagt trotzdem, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, Gott sagt trotzdem, ich bin sein geliebtes Kind. Es ist einfach Fakt, also lass es dir nicht mehr nehmen, es ist Fakt und diese Haltung solltest du auch haben. Genau, und mit deinem alten Leben, was da am Kreuz gestorben ist, ist auch letztendlich Mangel, Krankheit, Leid und so weiter und so fort alles mitgestorben. Weil du wurdest aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich seines Sohnes versetzt. Das heißt, du hast über dir jemand ganz anderen bekommen. Das ist wie wenn du deinen Chef mal wechselt, ja? Der alte Chef war total grausig, hat dich immer runtergebuttert, hat dich immer schlecht gemacht und wollte nie das Beste für dich, ja, und hat dich immer geschlagen. Hast du auf einmal einen Chef bekommen, der fürsorglich ist, der dich liebt, der dich hochhebt, der nur das Beste für dich möchte? Das ist ein ganz anderer Bereich letztendlich, ja. Hinkt ein bisschen das mit dem Chef, also vergesst es wieder. Aber letztendlich, du bist in einem ganz anderen Machtbereich. Alles, was im alten Machtbereich ist, zählt eigentlich nicht mehr für dich. Es zählt das Neue. Ne? Alle Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus Christus für dich. Jetzt kannst du sagen, ja, aber ich trotzdem, dass ich im neuen Machtbereich bin, werde ich trotzdem noch krank und so weiter und so fort. Sag ich, wir sind auch noch nicht bei 100% angekommen, was wie Jesus gelebt hat, mit den ganzen Gedanken, mit dem ganzen Sprechen, mit allem so 1:1, wie Jesus es gemacht hat. Also ich habe noch Luft nach oben. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, wenn wir diese Stufe erreicht haben, und ich glaube auch, dass es irgendwann möglich ist, vielleicht, also nicht so über Jesus zu gehen, aber einfach, ja, so wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Es ist möglich, ja. Und ich glaube auch, dass immer mehr das zum Vorschein kommt, ja. Und ich glaube auch, dass immer mehr Krankheit, Leid und so weiter und Mangel aus den Leben von Christen, also von wirklichen Söhnen, die danach weitergehen, mit geführt von Gott, immer mehr abnehmen wird. Das heißt nicht, dass, also Gott hat immer gesagt, dass es Herausforderungen geben wird. Gott hat auch immer gesagt, dass es Verfolgung geben wird. Das heißt nicht, dass du jetzt auf der Couch sitzt und das beste Leben hast wie im Paradies. Das kommt dann, wenn du im Himmel bist, ja, oder mit der neuen Erde. Das sind wir noch nicht. Also es werden Herausforderungen kommen in dieser Welt. Es wird Verfolgung geben in dieser Welt. Ja, aber wir werden unser Denken so weit angepasst haben, dass es uns gar nichts ausmacht, sondern dass wir voller Freude weitergehen werden und es voller Freude erachten werden und uns diese Freude kann uns keiner mehr nehmen, diese Liebe kann uns keiner mehr nehmen und somit kann uns auch diese Herrlichkeit keiner nehmen. Und ich glaube einfach, da gab es in letzter Zeit einfach, ja, Gott hat es langsam aufgebaut und ich habe einfach so den Eindruck gehabt, da gab es so eine richtige, wie so eine Rakete hochgeht, da gab es in letzter Zeit irgendwie so einen Schubs im Geist, wo wir immer schneller jetzt auf dieses Level letztendlich zugehen werden. Ja, also hatte ich jetzt persönlich, ich weiß es nicht, also deswegen wollte ich das einfach euch weitergeben letztendlich, aber ich glaube, da ist wirklich in letzter Zeit was im Geist passiert, wo wirklich Beschleunigung auch drin ist, um dieses Level zu erreichen, weil wir sehen, die Finsternis nimmt mit Beschleunigung auch zu in dieser Welt, aber genauso nimmt auch Gott mit seiner Beschleunigung zu, mit der Zurüstung seiner Söhne und seiner Töchter. Genau, das hat man schon. Ein wichtiger Punkt ist noch, was ich heute ansprechen möchte. Der Teufel versucht es auch immer wieder mit Schuld und mit Sünde und so weiter. Und wir müssen wissen, dass Jesus, das steht in Epheser 1, Vers 7, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gott, Gottes unermesslich großer Gnade. Deine Sünden sind bezahlt. Und da hat mir der letzte im Gloriehaus, was glaube ich, Gott so ein Beispiel genannt. Das möchte ich einfach euch heute auch nochmal weitergeben. Und zwar, das Beispiel war, glaube ich, so, also wirklich nur so als Beispiel, ja. ich schulde zum Beispiel dem Pastor 50 Euro. Ja? Und der Pastor will sein Geld ja irgendwann mal wieder haben. Ne? Valerie ist aber so nett zu mir. Die hat so Mitleid mit mir, weil ich gerade die 50 Euro nicht habe. Sagt sie, komm, Christian, ich zahle dir die 50 Euro, ich gebe sie dem Pastor und damit ist es geledigt, weil Valerie einfach so nett ist. Ja? Danke, Valerie. Der Pastor sagt Danke zu Valerie, ja, kommt zwei Tage später zu mir und sagt, deine 50 Euro habe ich immer noch nicht bekommen. Dann sage ich, ja, doch, Valerie hat sie bezahlt. Ja, ja, es kann schon sein, aber von dir habe ich sie nicht bekommen. Ich hätte jetzt gern von dir die 50 Euro. Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr zu unserem Pastor sagen? Ja, ihr würdet ins Grübeln kommen und sagen, der Pastor war nie mit unserem Pastor, ja? Aber genauso letztendlich kannst du es umdrehen. Jesus hat 100% für deine Schuld bezahlt. 100%. 100%. Für Gott ist deine Schuld ausgetilgt. Gott kommt nicht nochmal zu dir und sagt, hey, du hast da einen Fehler gemacht. Du musst jetzt 5000 Schafe schlachten und noch einen Stier dazu. Nein, für Gott ist es erledigt, weil er sieht Jesus, er sieht, dass er deine Schuld bezahlt hat. Und trotzdem kommt der Teufel immer wieder und sagt, nee. Die Valerie, ja, die hat es vielleicht gar nicht gegeben und das sieht der Pastor gar nicht so. Und es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Es ist einfach eine Lüge. Deine Schuld ist beglichen. Was du getan hast, was du tust und was du vielleicht noch tun wirst. Deine Schuld ist vergeben. Na, wenn du zu Jesus kommst und sagst, es tut mir leid, denk keiner mehr dran. Es ist einfach vorbei. Genauso wie wenn Valerie jetzt dem Pastor die 50 Euro gibt, denkt der Pastor auch nicht mehr dran, dass er jetzt von mir die 50 Euro haben möchte. Es ist erledigt für ihn, weil die Schuld ist getilgt. Und genauso ist es auch bei Gott. Also lasst euch nicht irgendwo wieder reinziehen und sagen, na, da ist vielleicht doch noch, und da muss ich vielleicht doch noch was tun und da muss ich nochmal 20 Mal auf die Knie gehen oder mich 5-mal im Kreis drehen, keine Ahnung, was damit meine Schuld endlich vergeben ist. Nein, Jesus hat es vollbracht und alles, was du jetzt noch draufsetzen möchtest, heißt, ich glaube Jesus nicht. Ich glaube diesem vollbrachten Werk nicht und ich glaube Gott nicht, dass er so gütig ist. Das heißt es letzten Endeffekt. Also lasst euch da nicht vom Weg abbringen. Das ist, lasst euch da nicht wegziehen. Sünde ist vergeben. Und auch jetzt, wenn nochmal jemand auf die Idee kommt, vielleicht auch am Livestream, aber bei mir ist es so schlimm, ja, und bei mir da, du kennst mich nicht und du kennst nicht, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ja, ich kenne dich nicht, aber ich kenne Gott. Und Gott hat es dir vergeben, weil er es in seinem Wort gesagt hat. Und es steht keine Ausnahme drin, ja, sondern du bist mit inbegriffen. Deswegen, lasst euch da, wie gesagt, nicht abbringen. Ja? Es ist nicht. Und Gott, auch das ist nochmal wichtig, ja? Gott schickt dir auch keine Krankheit, um dass du was lernst oder irgendwie sowas. Auch das nochmal. Ja? Wir hatten schon öfters hier, aber auch nochmal für einen Livestream, falls jemand neu dazugekommen ist. Gott schickt dir keine Krankheiten oder irgendwas. Das wäre, Entschuldigung, pervers. Ja, also du als Vater, ja, nimmst ja auch nicht dein kleines Kind auf die Straße und fährst 5-mal mit dem Auto drüber und sagst, so, jetzt hast du es endlich gelernt, oder? Ja, also es wäre pervers, es wäre krank. Aber wir muten es teilweise Gott zu. Oder ihr vielleicht nicht, aber in der Welt, Christen muten es Gott zu, dass sie ihnen Krebs geben, dass Gott ihnen Krebs schickt oder was weiß ich für unheilbare Krankheiten, dass sie was lernen. Wo ist der liebende Vater? Also da hinkt das Beispiel mit dem Auto nicht mehr arg. Da ist es mit dem Auto fast noch angenehmer. Ja. Solange es vielleicht nur die Füße sind. Ja, aber ab und zu muss man sich mal Gedanken machen, was da einem auch vielleicht mal andere Christen erzählen. Das ist unvorstellbar. Gott ist Liebe, Liebe in Natur. Also wenn Gott keine Liebe wäre, gäbe es hier keine Liebe. Gott ist die Liebe schlechthin. Und wenn die Liebe will, dass ich lerne durch Krankheit, dann hört's auf, dann ist es keine Liebe mehr. Dann ist irgendwas falsch gelaufen. Dann hätte auch Jesus nicht alle geheilt, weil die alle zu ihm gekommen sind, das waren alle Sünder. Von Anfang bis Ende. Jeder, der zu ihm gekommen ist, war Sünder. Auch wenn er vielleicht nichts Schlimmes getan hat, aber allein schon, dass Adam und Eva gesündigt haben, war er Sünder. Er war Sünder. Aber er hat sie alle geheilt. Alle geheilt. Also ist es der Wille Gottes, dass wir ohne Krankheit leben. Oh, ja, das ist der Wille Gottes. Also lasst euch da auch nichts aufschwätzen, auch nicht von irgendjemand anderem. Deine Identität heißt, du gehst von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Gesundheit zu Gesundheit, von Fülle zu Fülle und dir geht's einfach gut. Von Freude zu Freude. Das ist deine Identität. Das möchte Gott für dich. Und alles andere ist eine Lüge. Alles andere ist eine wirkliche Lüge. Und da kommt der Teufel letztendlich ins Spiel, ja, der dir deine Identität rauben möchte. Ja, wenn du auf einmal Symptome spürst, wenn du auf einmal Schnupfen hast, hast du schon fast Symptome des Schnupfen verspürst, so muss ich es ja letztendlich richtig ausdrücken, ja, dann ist es letztendlich der Teufel, der dir deine Gesundheit raubt. Es ist nicht Gott, der dir Gesundheit schickt. Es ist nicht, dass du krank geworden bist, sondern es ist der Teufel, der dir in dem Moment versucht, die Gesundheit zu rauben. Das ist genauso, wenn dein Geld letztendlich, wenn du Mangel hast, dann ist es nicht Gott, der dir Mangel schenkt. Weil wenn ich mir die Gottesmänner, die waren alle reich. Die waren alle im Überfluss. Es ist der Teufel, der dir deine Finanzen stiehlt. Und jetzt liegt es an uns, zu sagen nein. Das kannst du aber nur, wenn du weißt, wer du bist, weil sonst hast du keine Chance. Wenn du als gewöhnlicher Mensch, obwohl du wiedergeboren bist, aber wenn du als gewöhnlicher Mensch gegen den Dämon, gegen den Teufel antrittst, wirst du verlieren. Du wirst einfach verlieren. Es wird schlimmer werden, obwohl du wiedergeboren bist. Obwohl du in das Reich seine Liebe versetzt worden bist. Aber wenn du weißt, wer du bist, wenn du sprichst und sagst, so nicht mehr weiter, wenn du standhaft bleibst, wenn du dem Teufel widerstehst, was heißt es dann? Dann wird er fliehen. Du kannst aber nur widerstehen, wenn du weißt, wer du bist. Halleluja. Und deswegen, ich hätte noch ein paar Sachen mehr, das machen wir dann nächstes Mal. Ist schon wieder Zeit. Deswegen möchte ich einfach da tiefer reingehen. Ja, und ich möchte einfach heute damit schließen und wirklich mal das zumindest heute mal aktivieren, eine Offenbarung auch vom Heiligen Geist für, bis ich dann die nächste Stunde mache, ja, dass das einfach bei uns weiter wächst, ja, weil ich einfach glaube, Gott hat so viel vor und das glaube ich wirklich. Gott hat so viel vor mit jedem von uns, ja, jedem persönlich von uns, ja. Er möchte uns da weiter reinführen. Er möchte, dass wir standhaft bleiben. Er möchte, dass wir widerstehen. Er möchte, dass wir so richtige Söhne und Töchter Gottes werden, nachdem sich, ja, alles lechzt letztendlich. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Söhne und Töchter Gottes so richtig, sage ich jetzt einfach mal, offenbar werden. Ja. Und da möchte ich einfach zum Schluss nochmal beten für uns. Halleluja. Ja, Herr, wir danken dir wirklich, dass wir es geschenkt bekommen haben. Wir danken dir wirklich, dass du in uns lebst. Wir danken dir wirklich, dass wir zur Familie Gottes gehören. Wir danken dir wirklich, dass wir deine Kinder sind, dass du uns so sehr liebst, Herr. Wir loben dich und wir preisen dich, Herr. Und ich habe das wirklich so im Herzen. Du möchtest uns noch mehr zurüsten. Du möchtest uns noch mehr in diese Tiefe reinziehen, in diese Offenbarung reinziehen, in diese, ja, letztendlich uns zeigen, wer wir wirklich sind, dass wir es leben. Jede Sekunde, wo wir hier sind, dass wir es leben. Jede Minute, wo wir auf der Arbeit verbringen, wo wir rausgehen, wo auch immer. Dass wir immer wissen, wer wir sind. Und ich danke dir, Herr, ja, dass da heute wirklich ein neuer Raum aufgegangen ist, eine neue Tür aufgegangen ist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wirklich uns immer mehr da reinführst. Wir danken dir, jetzt auch wirklich, ich aktiviere das jetzt, ja, eine neue Offenbarung, was es heißt, ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein. Ich aktiviere auch diese Leidenschaft, dieses Feuer, da noch mehr reinzugehen, noch mehr darüber zu meditieren, einfach diese Lust darauf zu haben, da rein, immer mehr zu wachsen, ja, nicht stehen zu bleiben und sagen, jetzt reicht, sondern nein, ich spreche einfach einen neuen Hunger hinein in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass du diesen Hunger stillst, Herr. Ich danke dir, dass du jedem Begegnest, hier und am Livestream, Herr, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, danke, Herr, dass du wirklich Mächtiges vorhast in unserer Mitte, mit jedem Einzelnen von uns, Herr. Und danke, Herr, dass du uns dafür wirklich das Bewusstsein baust, Herr, das Notwendige als Grundlage, Herr, um wirklich in unsere volle Bestimmung einzutreten. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, du bist wirklich ein Träger des mächtigsten Königs aller Könige. Du bist eins mit ihm. Ja, du bist ein König. Halleluja. Du bist ein König. Wow. So Hammer. Preis den Herrn, ja. Und hier in der Glory Life Schule wirst du hervorgebracht als dieser König, ja. Auch mit all den Handwerkszeugen ausgestattet, ja. Gerade zum Beispiel in der ersten Stunde war es das Handwerkszeug der Weissagung, der Weisheit. Aber alles basiert auf dem, was der Christian gepredigt hat, nämlich auf unserem Sein, ja. Es sind nicht die Gaben zuerst, sondern es ist immer das Sein. Aber die Gaben werden dir gegeben, damit du dein Sein wirklich im vollen Maß ausleben kannst. Halleluja, preist den Herrn. Ja, und ich habe gerade immer noch mal so den Eindruck gehabt, nächsten Donnerstag wollen wir wirklich auch noch mal richtig den prophetischen Geist da in unserer Mitte aktivieren und wir werden wirklich einen Schwerpunkt auch auf Aktivierung legen, weil ich glaube, dass Gott uns da noch mal eine ganz neue Ebene auch katapultieren möchte. Aus dem heraus, was wir sind, verstehst du? Diese Söhne, diese neue Schöpfung, dieser neue Mensch, der nicht mehr der Alte ist, weißt du, der hat die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Der hat die Fähigkeit, hineinzugreifen in die übernatürliche Weisheit Gottes. Der hat die Fähigkeit, die Quellen der übernatürlichen Erkenntnis Gottes anzuzapfen. Und das wollen wir uns wirklich mit aller Entschiedenheit auch nehmen und wollen wir in Anspruch nehmen und aktivieren und hervorbringen. Amen. Halleluja, preist den Herrn und darauf darfst du jetzt säen, darauf darfst du geben und den Heiligen Geist fragen, Heiliger Geist, was soll ich heute Abend säen, was soll ich heute Abend geben und er wird dich leiten und er wird dich führen und wir geben hier gleich die Eimer durch, dann kannst du die Verpflichtungserklärung ausfüllen oder du kannst in bar geben oder du kannst, auch wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du die eingeblendeten, ja hoffentlich eingeblendeten Möglichkeiten nutzen, sprich, du kannst überweisen mit der IBAN oder du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Okay, also frag ihn, was du tun sollst und wir geben hier vor Ort die Eimer durch und über Livestream nutzt du die Möglichkeiten, die eingeblendet sind. Und dann lese ich euch noch kurz was vor, einfach einige Berichte auch wieder. Hier vom letzten Sonntag haben wir einen Bericht bekommen, oder ein Zeugnis bekommen. Sie schreibt hier, aus der Schweiz. Ich wollte von der Schweiz aus wieder wie fast jedes Wochenende nach Stuttgart fahren in das Glory Life Zentrum, aber dann entlief kurz vorher meine Katze. Trotz Suchen habe ich sie nicht mehr gefunden, aber ich entschied mich trotzdem ins Glory Life Zentrum zu gehen. Ich machte mir natürlich Sorgen um meine Katze, da sie es nicht gewöhnt ist, nach draußen zu gehen und ich auch an einer Straße wohne. Im Nachhinein, wo wir wieder nach Hause fuhren, wusste ich, es war die richtige Entscheidung, nach Stuttgart zu gehen, da ein Aufruf kam wegen einer Frau, die am Boden ist und heute ist ein Wendepunkt in ihrem Leben. Und ich wusste, das betraf mich genau. Das heißt, sie hat Gebet empfangen. Am nächsten Morgen, also heute, sie schreibt am Montag, am nächsten Morgen heute kam meine Katze wieder wohlbehalten zurück, nachdem ich noch am Morgen zu meinem Daddy im Himmel sagte, kannst du nicht machen, dass meine Büsi zurückkommt. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Da freuen wir uns doch. Halleluja, dass die Katze zurückgekommen ist. Hier ist noch ein Zeugnis, nur Nachklapp sozusagen, Frucht von der letzten, vom letzten Einsatz auf der Esoterikmesse. Da schreibt die Silke aus dem Telefondienst, sagt, heute Morgen hat bei der Beratung eine Frau angerufen, die durch einen Bekannten, der bei Astrids Vortrag auf der Esoterikmesse war, zu unserer Telefonnummer kam. Sie wollte eigentlich Frau Bauer sprechen. Ich habe, weil sie hat den Vortrag gehalten, ne? Ich habe dann aber auch für sie beten können und im Gespräch kam raus, dass sie wohl an Gott glaubt, aber noch nicht ihr Leben Jesus gegeben hat. Ich konnte ihr die Notwendigkeit der neuen Geburt erklären und sie nahm Jesus an. Halleluja, danke Jesus. Und hier noch was Technisches, auch Gott tut auch technische Wunder. Eine Glory Host Teilnehmerin erzählte, mein Handy-Akku machte plötzlich Probleme. Er wurde heiß und die Akkuladung sank innerhalb kurzer Zeit immer auf Null. Mein altes Handy war auf diese Weise kaputt gegangen, aber da ich mit meinem jetzigen sehr zufrieden bin, wollte ich kein neues kaufen. Also sprach ich in mein Handy, dass der Akku auf übernatürliche Weise wieder normal funktionieren soll. Nach 3 Tagen geschah das Wunder. Der Akku funktionierte wieder völlig normal, es gab keine Überhitzung mehr und die Akkulaufzeit war wieder wie vorher. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Also Gott repariert auch Handys. Preist den Herrn. Danke, Jesus.